Für die Arbeitgeber hingegen, also all jene, die jeden Morgen aus dem Haus gehen müssen, um eine Arbeit zu verrichten, die sie womöglich hassen, um eine Wohnung zu bezahlen, mit der sie nicht zufrieden sind, wäre es eigentlich eine sinnvolle politische Forderung, die Arbeitslosen besser zu stellen, um sich die Angst vor dem Abstieg zu nehmen. Und dennoch fällt es manchen leichter, sich gegen diejenigen zu verbünden, die nicht arbeiten, vor allem gegen Flüchtlinge. Die sozial schmarotzenden, frauenbegrapschenden, saufenden Flüchtlinge, die Almosen aus Steuergeldern bekommen. Die Angst vor Fremden, die Angst vor Schmarotzern, die Angst, die der Kapitalismus aufgrund der Konkurrenz entstehen lässt, der wir alle unterworfen sind, macht es den Leidenden unmöglich, sich in irgendeiner Weise zu verbünden. Menschen im Niedriglohnsektor, Flüchtlinge, Hartz-IV-Empfänger, Minijobber werden in so unterschiedlichen Kategorien unterdrückt, dass sich auch ihr Einspruch aufsplittet. Hier protestieren ein paar gegen Abschiebung, dort protestieren ein paar gegen das Dieselfahrverbot oder gegen die Praxisgebühr oder den Pflegenotstand, da hinten protestieren ein paar gegen Hartz IV.